Revolution macht man nur mit Liebe. Weist den Hetzer von der Schwelle, nur der Intellektuelle kennt das Weltgetriebe. Unsere Überlegenheit wird euch trefflich führen. Wählt nur uns in eure Räte, dann wird Liebe früh und spät eure Seelen rühren, eure Seelen rühren. Lieb den Bürger Proletar, denn dein Bruder ist er. Und verdienst du ihm Millionen, mag dich das Bewusstsein lohnen. Ihr seid ja Geschwister. Sammelt euch zum Klassenkampf hinter unserem Schilde. Lässt der Bourgeois euch erhängen mit der Künste Zauberklängen. Stimmen wir ihn müde, stimmen wir ihn müde. Aber kommt zum Bürgerkrieg, ja kein Blut vergießen. Auf den Kolben jeder Flinte schreibt mit roter Liebestinte: Brüder, nur nicht schießen. Folgt dem geistigen Führerrat zu des Werkes Krönung. Einerseits die rote Fahne, andererseits die Buttersahne. Lieblicher Versöhnung, lieblicher Versöhnung. Revolution macht die Herzen schwellen. Lasst die Freiheit uns errichten mit den lyrischen Gedichten der Intellektuellen, der Intellektuellen.